Dialog 2. Ihren Pass bitte. Dialog 2. Your passport, please. Guten Tag. Good afternoon, madam. Ihre Papiere, bitte. Your documents, please. Einen Augenblick, bitte. One moment, please. Hier ist mein Reisepass. Here's my passport. Haben Sie auch einen Kinderpass? Have you got a child's passport? Für den kleinen Jungen? For the little boy, too? Ja, hier bitte. Yes, there you are. Danke. Thank you. Haben Sie etwas zu verzollen? Have you anything to declare? Nein, nichts. No, nothing. Ich habe nur ein paar Geschenke. I've only got a few presents. Okay. All right. Nützliche Ausdrücke. Hier ist mein Reisepass. Here's my passport. Hier ist mein Personalausweis. Here's my identity card. Hier ist mein Führerschein. Here's my driving license. Hier sind meine Papiere. Here are my documents. Hier sind meine Impfscheine. Here are my vaccination certificates. Ich bin Deutscher. I'm German. Ich bin Deutsche. I'm German. Ich bin Engländer. I'm English. Ich bin Engländerin. I'm English. Ich bin Amerikaner. I'm American. Ich bin Amerikanerin. I'm American. Ich bin Franzose. I'm French. Ich bin Französin. I'm French. Ich bin Österreicher. I'm Austrian. Ich bin Österreicherin. I'm Austrian. Ich bin Schweizer. I'm Swiss. Ich bin Schweizerin. I'm Swiss.